D. Ja, dann brauchen wir noch Ihren Wohnort, Frau Möller. Ich bin hier gerade bei meiner Tochter zu Besuch. Die wohnt in der Rosenstraße 25, im ersten Stock. Wohnen Sie immer hier in Pinneberg? Nein, natürlich nicht. Ich bin nur zu Besuch. Das sage ich doch. Und wo wohnen Sie wirklich? Wo sind Sie gemeldet? Also, meine Wohnung habe ich in Hamburg, in der Thälmannstraße.